Die zweite Soundcheck-Stunde zu Joni Mitchell begann mit noch einem Song aus ihrer 71er LP Blue, allerdings in der Version der schottischen Rocker Nazareth. Im Herbst 73 war This Fly Tonight für die Band ein großer Hit. Ich kann mich aber zumindest an einen Moderator eines deutschen Senders erinnern, der die derben Töne der Nazareth-Version damals fast als ein Sakrileg, eine Vergewaltigung der zarten Joni Mitchell-Musik empfand. Ich kannte damals die Originalversion zwar noch nicht, aber auch später fand ich die Nazareth-Version immer noch völlig genial. Die 72er LP For the Roses war Joni Mitchells erste für David Geffens eigenes Label Asylum. Und einige Stücke deuteten ein. Sie wurde zur bis dahin bestverkauften Platte von ihr, Platin. Just Like This Train kombiniert Bilder von Zügen und Bahnreisen mit Überlegungen über das ewige Thema Liebe. Ich habe immer Verspätung, lauf immer der Zeit hinterher, wie dieser Zug, der mit protestierenden Bremsen in die Stadt einfährt. Just like this train, shaking into town with the brakes complaining. I used to count lovers like railroad cars. I counted them on my side. Lately I don't count on nothing, I just let things slide. The station master shut and cut. cat without claws or any reason to resume. And I found myself deceit in this crowded waiting room. Everybody waiting. Old man sleeping on his bags. Women with that teased up kind of hair. Kids with the jitters in their legs and those wide, wide open stares. And the kids got cokes and chocolate bars. There's a thin man smoking a fat cigar. Jealous lovin' will make you crazy if you can't find your goodness, 'cause you're lost. Like This Train vom 73er Album Caught in Spark. Danach zog das Live-Doppelalbum Miles of Isles erneut mit Tom Scotts LA Express aufgenommen eine Art Zwischenresümee mit neuen Band-Arrangements und intimen Solo-Versionen bekannter Songs. 1975 dann erschien The Hissing of Summer Lawns, das als bis dato ehrgeizigstes Album von Joni Mitchell angesehen wurde. Die Texte wirkten nun nicht mehr so persönlich, sondern distanzierter. Es mögen weiterhin einige jazzige Klangfarben zu hören gewesen sein, hauptsächlich klingt die Platte aber nach gehobener LA Mainstream-Musik ohne große Kanten. Zumindest ein Stück tanzte aber aus der Reihe, The Jungle Line. Es erwähnt unter anderem den französischen Maler Rousseau und seine Bilder und lange Zeit vor dem allgemeinen Interesse an Weltmusik unterlegte Joni Mitchell diesem Stück die Rhythmen der Trommler aus Burundi. The Jungle Line ist der Anfang einer etwas längeren Klangreise durch neue Musikwelten, die sich Joni Mitchell in der zweiten Hälfte der 70er Jahre erschloss. Through Europe and the deep, deep heart of Dixie Blue. jungle night. In a low cut blouse, she brings the beer. Russo paints a jungle flower behind her ear. Those cannibals of shuck and jive, they'll eat a working girl like her alive. With his hard-edged eyes and his steady hand, he paints the cellar full of ferns and orchid vines. And he hangs up above a five-piece band. He hangs it up above the jungle line. The jungle line, the jungle line, screaming in a ritual of sound and time, floating, drifting on the air-conditioned wind, and drooling for a taste of something smuggled in. Pretty women funnel through valves and smoke, coy and bitchy, wild and fine, and charging elephants and chanting slaving boats, charging, chanting down the jungle line. There's a poppy wreath on a soldier's tomb. There's a poppy snake in the dressing room. Poppy poison, poppy tourniquet. It slithers away on brass like mouthpiece bit. And metal skin and ivory birds go steaming up to Russo's vines. They go steaming up to Brooklyn Bridge. Steaming, steaming, steaming up the jungle line. Thank you. Canada, a long way from snow chains, donkey vendors slicing coconut, no parkas do their names. Demon, demon, demon, demon. Black babies covered in bacon flour, the cook's got a carnival song, we're gonna lay down someplace shady with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Walter Raleigh and Chris Columbus come a-marching out of the waves and claim the beach and all concessions in the name of the sun. Can't sleep. Fire up that flag around me like a Dorothy Lamour sarong, and I lay down thinking national with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Good time, Mary and a fortune hunter, all dressed up to follow the drums. Mary in a feather hula hoop, Miss Fortune with a rose on her picking gun. Trumpets all night long, propped up on a samba beat with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Dream on, dreamland. Dream on, dream on. Dream on, dream on. Tar baby and the great white wonder talking over a glass of rum, burning on the inside. Knowledge of things to come. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, there's gambling out on the terrace and midnight rambling on the lawn as they lean toward temptation with dreamland coming on. Dream, dream, dreamland, dream, dreamland. Foreign flag on the arm of her Marlboro man. Dream on, dream on, dream on, dream on. Hawk howls in New York City, 6 foot drifts on Myrtle's lawn as they push the recline buttons down with dreamland coming on. Dreamland, dreamland, dreamland, dreamland. Thank you. of the darkness in men's minds. What can you say that wasn't marked by history or the TV news today? He gets away. It's coming. The stab and glare and buckshot of the heavy, heavy stone. It comes and goes. It comes and goes. His grandpa loved an empire. His sister loved a thief. And Lindsay loved the ways of darkness beyond belief. Girls in chilly blouses. The blizzards come in. And goes. Cops don't seem to care. If you're smart or rich or lucky, maybe you'll beat the laws of man. But the inner laws of spirit and the outer laws of nature, no man can, no, no man can. Soundcheck im Deutschlandfunk mit Musik von Joni Mitchell. In den letzten 20 Minuten waren Ausschnitte aus ihren Platten The Hissing of Summer Lawns, Don Juan's Reckless Daughter und Mingus zu hören. Nach den Rhythmen der Burundi-Trommler Klavierexkursionen inmitten großorchestraler Klänge. Orchestriert wurde das Ganze von Michael Gibbs. Dieses Mittelstück aus dem über 16-minütigen Paprika Plains lagen drei Klavierimprovisationen von Joni Mitchell zugrunde, die gekürzt und dann zu dieser Passage zusammengefasst wurden. Joni Mitchell hatte fast ein Jahr lang nicht mehr Klavier gespielt und als sie sich im Januar 1977 wieder an das Instrument setzte, hatte sie das Gefühl großer Freiheit. Falsche Noten verwandelten sich in passende, wenn man sie wiederholte. Also rief sie ihren Toningenieur an, um so etwas auf Band festzuhalten. Das letzte Stück mit Wolfsgeheul und harschen Gitarrenklängen war eine Eigenkomposition Joni Mitchells von ihrer Hommage-LP für Charlie Mingus, den Jazz-Kontrabassisten und Komponisten. Diese Platte ist bis heute ihre sperrigste geblieben. Fast purer Jazz, hauptsächlich Kompositionen von Charlie Mingus, zu denen Joni Mitchell dann die Texte schrieb. Joni Mitchell konnte es sich leisten, den Mingus-LP von 1979 mit einigen Supercracks der Jazzszene einzuspielen. Mit Wayne Shorter am Saxophon, Herbie Hancock Piano und Jacob Pastorius Bass, den sie schon seit ihrer kammermusikalischen Platte Hejira von 1976 zu den Aufnahmesessions bat. Sweet Sucker Dance von der LP Mingus, aber davor noch ein kurzes Duett mit Joni Mitchell und Charlie Mingus höchstpersönlich. Eyes a muggin, boom ba di ya da, boom ba do ba dwee ba ba do ba, eyes a muggin. I almost closed the door. Canceled on everything we opened up for. The same. Their sad notions of the way things really are. Damn these blues. They turn my heart against you. Since I was fool enough to find romance, I'm trying to convince myself this is just a dance. We're moving measures through love's changing faces. It was only a dance. We are survivors. Some get broken, some get mended, some can't surrender. They're too. Thank you. Only a day. Verfolgt in abgemilderter Form diese Jazz-Orientierung weiter. Es gab eine Tour samt Live-Doppelalbum, unter anderem mit Jaco Pastorius und Mitgliedern von Pat Metheny's Band. Bei den drei Studioproduktionen der 80er Jahre dominierten dann aber andere Klänge. Die Beats wurden härter und das 86er Album Doggy Dog glich das Songmaterial durch knallende Drum-Sounds und angesagte Computertechnik in meinen Ohren viel zu sehr an die Allerweltsmusik drumherum an. Mittlerweile hatte Joni Mitchell den Bassisten und Produzenten Larry Klein geheiratet und dominierten auf der 82er LP Wild Things Run Fast noch private Themen, waren 86 auf Doggy Dog ziemlich wütende, zivilisationskritische Aussagen zu hören. Inmitten der reaktionären Reagan-Ära wurden für sie politische Aussagen wichtig. Der Zeitgeist der 80er mit seiner, wie sie es einmal formulierte, Raffgier und Dekadenz gefiel Joni Mitchell überhaupt nicht. Ein gewisses Abrücken von bekenntnishaften Songs hin zu distanzierteren Beobachtungen kam zu diesem Zeitpunkt auch in einer ihrer Äußerungen während einer Show bei einem englischen Privatsender zum Ausdruck. Songs wären Fiktion. Wie bei allen guten ausgedachten Geschichten basierten sie irgendwo auf der Realität, aber es wäre alles Theater, Showbusiness. Einige ihrer frühen Songs könne sie nicht mehr singen, manche, weil sie mit ihrer Stimme nicht mehr so hochkomme, andere, weil sie sich in der Rolle der Hauptperson einiger Lieder nicht mehr wiedererkenne. The Last Time I Saw Richard könne sie aber wahrscheinlich noch mit 70 singen oder sprechen. Die Platte Chalkmark in a Rainstorm von 1988 setzte in einer Reihe von Songs den zivilisationskritischen Ansatz von Doggy Dog fort. Die Musik klang trotz moderner Klangfarben aber nicht mehr so steril und hermetisch wie Doggy Dog. The Reoccurring Dream verbindet einen Text über den Einfluss von Versprechungen der Werbung mit Close Harmony Gesang und collageartig eingestreuten Reklamezitaten. This is the reoccurring dream, born in the dreary gap between what we have now and what we wish we could have. More fulfilling and less frustrating. Part of the enemy in our eyes. Glamorous picture people rise. Radiant. Beaming us down from screens and pages. Isn't it true? Isn't it true? Good question. Look here, they tell you if you had this, if you had that. Latest styles and colors. Made it good for us. Wouldn't it be fabulous? If you had that. What are your youth secrets of the stars all now? Our discontent is their delight. They offer really for the purchase price. Love in a bottle. Love for me. Is that our new control? Isn't it true? Isn't it true? We guarantee it. See who they sell you. If you have this. I want a new truck. If you use the shampoo, true love will come if to you. If you can, postcard bottle joy, your lovers will look like movie stars, moody stars. Recognize this? Please, stars. Dream on. He's gonna love me in this ribbon, ribbon lipstick. Others will notice. Sexy. Recognize this? Fashion looks young. Sexy. Recognize this? Dreamers. Jahre nach Chalk Farm in a Rainstorm, 1991, erschien Joni Mitchells bislang letztes Album, Night Ride Home. Auf dieser Platte wird zum Beispiel die Geschichte von Cherokee Louise erzählt, einem Indianermädchen, das von ihrem Pflegevater vergewaltigt, von den Nachbarn noch beschimpft wird und schließlich auf einer Brücke stirbt. Der Name ist zwar geändert, das Schicksal des Indianermädchens kannte Joni Mitchell aus eigener Erfahrung. Als sie 13 Jahre alt war, war das Mädchen ihre beste Freundin gewesen. Neben solchen Themen finden sich auch wieder eher private Beobachtungen auf der Platte. Als Christiane Rebmann sie in einem Interview damals darauf ansprach, erinnerte sich Joni Mitchell an eine Pressekonferenz zu ihrer vorletzten Platte, Chalkmark. Damals, 1988, wäre sie von ein paar Kids gefragt worden, wann sie denn endlich wieder über ihre eigenen Gefühle sänge. Damals habe sie geantwortet, geht mir weg, ich kann doch nicht meinen nackten Bauch zeigen, wenn alle anderen mit einem Dolch in der Hand herumlaufen. Als sie sah, dass junge und ältere Leute von dieser Masche aber genug hatten, habe sie sich wieder vor die Tür getraut. Two Grey Rooms von Joni Mitchells bislang letzter Platte. Als Christiane Rebmann Joni Mitchell 1991 interviewte, klang manches aus dem Mund der Sängerin, Instrumentalistin, Malerin und Komponistin nicht gerade optimistisch. Sie stimmte Friedrich Nietzsche zu, der gesagt haben soll, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Das sei auch ihre Theorie. Wir seien einfach ein falsches Design. Wie sonst sollte man den wahnsinnigen, rücksichtslosen Umgang mit diesem Planeten erklären? In Kalifornien würden die Bäume eingehen, deren Immunsystem sei hinüber. Sie selbst sei auch andauernd krank. Die Leute fragen mich, warum ich nicht auf Tournee gehe. Ich habe jede Woche eine neue Krankheit. Ihre Stimme sei kaputt zum Beispiel, fügte sie hinzu, was natürlich auch an ihrem Zigarettenkonsum liege. Ich möchte dann noch nicht so schwarz sehen und hoffe, dass bald mal wieder neue Musik von hier zu hören ist. Das gute Nachtlied am Ende dieser zwei Stunden mit Joni Mitchells Musik stammt allerdings aus einem schon recht fernen Abschnitt ihres Lebens. Irgendwann, Anfang der 70er Jahre, beendeten Joni Mitchell und James Taylor ein gemeinsames Konzert mit James Taylor's You Can Close Your Eyes. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. That's a comfort to have you up here. Yeah, I like having you up here too. Why don't we form a duo? Go to New York City. Go to New York City. Live in the Albert. Struggle. In the Albert. I'm a night owl, baby.